gagregak gulshushini. Da niohani, naken, da gunshin lue da numbiexu internet. Gana guag gulshon, nausen aishon, rauraz gunenxu xin kiche. Xinni, xaraben naxu endix. Gagre gita dixka lue internete. Koren lena, xnezeto, pida sed xat katxunen benka, xin rtixa ke lueni. Kates txalgnen ben kaneto, kakrexunen ake xin rtixakin, ta rentzaniera keneto. Kan jak, jak bereto, zuket bni jak akregunen ake xin rtixakin, lue interneten, na zuket binaken ka. Xarabto dixka entxra xakrenin guanizreto bidazetete, na bixingak entxra guak txabaiate dixlu internet. Kin gotos neze xinni. Zatk, bazokto joite da kanza xinni jakre guken dan julo nazteke. Na texe, xarabto bidazetete ke dixka lu internet. Ben kanun bieto, ja gane xlatre internet, gane Oxford, broakers nezi xini, na leskakse da zan da jadiro gani. Wak bexro, ke tu daba xeleton, xanis xasnisreto gani, leskakse, bni inakin useto joite dixde, kanake binezeto bale benxune nake xindixki, kanake kuinkuinze xaaken. Dixixirabake kabaguk. Dixki, xagrenin xumbierexo, xagrexunen xin benzuga jobrex dixakelo interneten. Kanake, txaket bi xairxake, bi xaxelake, ka dixen neake. Neto bento jesbenki, entxra guakulo nauzenaio, bi dabagukkeake, txakxunenake xin xtixake. Bikanun bieto gane, dixxtir, Centro para Internet y la Sociedad, ukrenak bebayunak betuze dixka, jakren, xakke dixka xunen xo xinlu internet durrente yexliu. Ben zan, ben ne dixgura xakke ukren neto, ben xa durrente yexliu. Da brauren neze xo xinni, nioren da zan dixgura xakke, na xberto gulre, txauzen aire baiate dixde. Leskakse txisto psenake, da ben kaxunen toxin. Psenki, zanizrakzen, jakre zukuez rtixoka.